Kapitel 2 Artikelwörter Indefiniter, definiter Artikel und Nullartikel Gebrauch Übung 3 Millionenquiz Ergänzen Sie, wo nötig, den Artikel. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Also, Herr Meierbüttel, hier kommt die 1-Million-Euro-Frage. Es ist ein Tier. Es lebt in Afrika und in Asien. Das Tier ist das zweitgrößte Tier der Welt. Es hat große Ohren und eine lange Nase. Es frisst nur Pflanzen. Man kann auf dem Rücken reiten, aber es ist kein Pferd.